Experiment Pop heute hier bei Frequency auf Byte FM. In der nächsten Stunde geht es um Musik, die experimentell und zugänglich zugleich ist. Musik, die den Begriff des Pop versucht auszuhöhlen und zu erweitern. Ohne kommerziellen Druck entsteht in der Net-Audio-Szene Musik, die sich nicht an bestehende Popmuster orientiert. Im Netz entsteht ein Raum für solche musikalischen Experimente und um genau diese soll es heute gehen. Durch die Sendung führt euch Christian Grasser. Super Synth von Resynthesize, einer meiner Lieblingstracks derzeit. Heart and Soul Direct heißt das Album. Das erschien bereits 2006 bei dem Netlabel Experimedia. Dort ist die Rede von Beat-Driven IDM Electronica, so die musikalische Einordnung von Resynthesize, beziehungsweise Brandon Talent, so heißt der Mensch, der hinter dieser Musik steckt. Er kommt aus Sacramento, Kalifornien und schafft das, worum es in dieser Stunde geht. Musik, die zugänglich und experimentell zugleich wirkt. Musik, die den Begriff des Pop aufzuweichen versucht. Das schafft auch die nächste Band, Lucky Dragons mit Mercy. Gesampelte, zerhackte, oftmals aus dem Takt gebrachte Indie-Pop-Klänge, von denen man manchmal den Eindruck hat, dass sie gar nicht so wirklich gewollt sind. Beim ersten Hören denkt man irgendwie, dass ja irgendwas mit dem MP3 nicht stimmt oder dass die Boxen am Radio nicht so wirklich funktionieren. Man muss sich aber keine Sorgen machen, denn so wie es klingt, soll es auch klingen. Hier sind die Lucky Dragons. Mercy von den Lucky Dragons aus L.A. erschien ist dieser Song auf dem Free Music Archive Sampler, und zwar auf der ersten Ausgabe desgleichen. Das ist ein Projekt des Radiosenders WMFU und die wollen im November ein Archiv mit freier Musik online starten und dieser Sampler ist eben so ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Archiv. Alle Songs des Samplers und auch des Archives stehen unter entsprechenden Open Content Lizenzen. In diesem Fall ist das eine Creative Commons Lizenz, das heißt, jeder darf diese Musik kopieren, verteilen, spielen und ja, sogar remixen, das allerdings nur für nicht kommerzielle Zwecke. Im Laufe der Sendung gibt's auch noch einen weiteren Song dieser Compilation. Jetzt bewegen wir uns jedoch ein bisschen mehr in Richtung Pop, denn es folgt nun Nils Hoffmann, Musiker aus Hamburg. Seine Kurz- und Klein-EP erschien bei dem Netlabel Broke. Auf der EP treffen Samples von alten Swing- und Jazz-Shellac-Platten auf House und Downbeat, was die ganze Mischung ziemlich poppig macht. Sehr kreative und charmante Töne, wie ich finde. Sweet Man Like Me von Nils Hoffmann. We'll be right back. Byte FM. Abraham Lincoln mit Rainbow Interlude. Abraham Lincoln ist in diesem Fall nicht der 16. Präsident der USA, sondern ein Musiker aus Phoenix, Arizona. Den eben gehörten Track spendet er einer Compilation, Just Be Yourself heißt die, und erschien bei Urban Sprawl Records, ein Netlabel, das es leider nicht mehr gibt. Dank des Internet Archive sind jedoch alle Releases konserviert, so zum Glück auch Rainbow Interlude von Abraham Lincoln. Wie auch bei Nils Hoffmann, den wir davor hörten, ziemlich viele Samples und ein ja jazzig-grooviger Gesamteindruck, der darüber hinaus auch einige Trip-Hop-Züge hat, wie ich finde. Rhythmisch bleibt's beim nächsten Song ähnlich. Es folgt instrumentaler, elektronisch angehauchter Hip-Hop. Und zwar aus Italien. Grillo mit Butterscotch. Butterscotch von Grillo. Eigentlich heißt er Matteo Grilli. Von seinen Freunden wurde er als Kind jedoch immer schon Grillo genannt. Der Name ist also hängen geblieben und bezeichnet nun seine eigenwillige Hip-Hop-Musik. Angefangen hat er bereits mit 14 auf einem Amiga-Computer. Er produzierte damals Demo-Tapes, die er dann an Freunde verschenkte. Und nach kam er dann immer mehr mit Hip-Hop in Kontakt, hat aber seine elektronischen Anfänge am Amiga ja so niemals wirklich aufgegeben. In seinen Stücken kann man diese Chip-Tunes bzw. 8-Bit-Sounds zwischen Hip-Hop-Beats immer wieder mal finden. Und ja, seine Musik ist erschienen bei Dusted Wax im Internet zu finden auf dustedwax.org oder natürlich auch auf byte.fm. Da haben wir nochmal alle Songs und Links dieser Sendung für euch aufgelistet. In eine ganz andere und doch irgendwie ähnliche Richtung geht The Great Mundane. Hauptsächlich akustisch erzeugte Hip-Hop-Beats treffen auf diverse Samples und elektronische Soundfetzen, die eine sehr eigenwillige und zumindest für mich völlig neue Art des Hip-Hop erzeugen. Abstract Hip-Hop könnte man das vielleicht nennen. Unpacking the Day von The Great Mundane. Thank you. Ein sehr eigenwilliger und dadurch umso interessanterer Track, wie ich finde. Unpacking the Day von The Great Mundane aus Chicago kommt dieser Künstler. Und zu finden ist der Track auf der kürzlich erschienenen 12-Rack Compilation. Das Dortmunder Netlabel feiert damit sich und seine Künstler mit dieser 50. Release. So much achieved, so much left to do, heißt es da. Schon viel erreicht, aber trotzdem gibt's noch sehr viel zu tun. Resümieren die beiden Labelmacher mit dieser Compilation. Aber der Sampler ist nicht nur ein Rückblick auf bereits bekannte 12-Rack-Künstler, sondern auch ein Ausblick auf bald folgende Releases. Die Compilation bietet so ziemlich alles, was 12-Rack ausmacht. Indie, Folk, Ambient, Jazz, Hip-Hop und viel Schönes, Experimentelles. Als experimentell würde ich auch den Sound von Ma Jong beschreiben. Dort stehen neben Post-Punk, Garage und New Wave diverse andere Stilrichtungen nebeneinander. Das alles erzeugt einen sehr schwer zu beschreibenden Sound, der sich vielleicht am besten selbst erklärt. Tell the Police the Truth von Ma Jong. We'll be right back. Tell the Police the Truth, also Sag der Polizei die Wahrheit von Mahjong. Und Mahjong ist gleichzeitig auch ein altes chinesisches Spiel, das es auch auf den Computer geschafft hat. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, aber ich glaube, damit hat die Band eher weniger am Hut. Pitchfork Media bzw. Matt LeMay beschreibt die Band wie folgt. My first thought was that they seemed like a band that might have been on Factory Records in the 1980s. My second thought was that I actually had no idea what the fuck I was talking about. Like a lot of other bands, mining the sounds and textures of post-punk, Mahjong have Gang of Four guitars with Afrobeat rhythms and dub influence. Handy references for sure, but no particular useful in terms of differentiating Mahjong from the plethora of Medicure bands who are content to rest upon these very comparisons. Also selbst Pitchfork tut sich schwer, den Sound der Band in Worte zu fassen. Sie lassen jede Menge Referenzen in ihrer Musik erkennen und klingen dennoch anders als Band, die ähnliche musikalische Vergleiche zulassen. Was jedoch Fakt ist, der eben gehörte Song ist auf dem vorhin schon mal erwähnten Free Music Archive Sampler von WFMU. Und genau dort ist auch der folgende Track zu finden. Eben gehört Jonat mit Jedi Arkadyi, ein Künstler aus der Ukraine namens Oleg Serdyuk. Man verzeihe mir diese Aussprache, ich bin mir sicher, da sagt man ganz anders. Interessant ist, dass Jonat normalerweise experimentelle, ja so Elektrofunk-lastige Musik macht. Also ziemlich anders als das, was wir gerade gehört haben. Der Song eben ist sowas wie ein Hidden Track auf seinem Album The Duct. Das wiederum erschien bei dem japanischen Netlabel Bumpfoot. Und der Song, der davor lief, hieß oder heißt Also I've Been Told. Und zwar kommt der von Jason Willett und Jet Fair. Beide vielleicht einigen bekannt durch Half Japanese, in den 70ern von den Brüdern David und Jet Fair gegründet. Könnte man so als eine Art Pioniere des Lo-Fi und sehr experimentellen Rock bezeichnen. Jet Fair ebenfalls sehr bekannt durch seine, wie ich finde, wunderbare Aussage: The only chord I know is the one that connects the guitar to the amp. Also den einzigen Akkord, den ich kenne, ist der, der die Gitarre mit dem Verstärker verbindet. Das allein sagt über die Musik von Jet Fair besser oder viel mehr als jeder Review eines Musikjournalisten, finde ich. Jason Willett und Jet Fair, die beiden, die arbeiten auch schon seit den 90ern zusammen an eigenen Releases. 14 offizielle gibt's davon. Und es wird jedoch gemunkelt, dass es in irgendwelchen Schubladen auf irgendwelchen alten Tapes noch über 2000 Songs von den beiden geben soll, die natürlich noch nicht veröffentlicht wurden. Also I've Been Told erschien jedenfalls ebenfalls auf den schon mal vorhin erwähnten Free Music Archive Sampler zu finden auf freemusicarchive.org oder natürlich auch auf byte.fm. Dort gibt's alle Songs und Infolinks zu dieser Sendung. Exhausted by routine, I want to resign from his life and slip into an altar skin. am so out of place. I don't know where I belong. I don't feel no proximity, anything or anyone, to anything or anyone. I'm so out of here, like I ran across the land, lost and nothing's moving. I'm incapable to comprehend. I'm so out of place, I don't know where I belong. I don't feel no proximity, so ridiculous, so absurd. Not a single reason to make me feel so bad. So dark, fragile to a pebble Werner Kitzmüller mit Infidelity von seiner Proximity EP, erschien bei dem österreichischen Netlabel Beat is Murder. Und Beat is Murder ist ein ziemlich interessantes Projekt. Es ist so eine Art, ja, Hybrid-Label müsste man es eigentlich bezeichnen. Einerseits gibt es ein Netlabel, also freie Musik als MP3s unter freien Lizenzen, die das Kopieren und Verteilen der Musik erlauben. Andererseits ist Beat is Murder aber auch ein, ja, in Anführungszeichen traditionelles Indie-Label, das echte, anfassbare Tonträger vertreibt. Werner Kitzmüllers EP gehört zu dem Netlabel-Katalog von Beat is Murder. Und auch dieser Herr Kitzmüller ist Österreicher, Wiener um genau zu sein. Und auf der Labelseite wird seine Musik mit Heartrending, Lo-Fi, Angst-Pop, Post-Teenage-Drama-Tunes beschrieben. Und ja, dieser schönen Beschreibung schließe ich mich einfach mal an. Davor gehört 1984 mit Flaming Gamberoni Session. 1984 ist ein One-Man-Projekt aus Italien und existiert seit 2004. Das Debüt erschien bei dem Netlabel Urban Sprawl Records. Genauso wie der eben gehörte Track auf der schon erwähnten Just Be Yourself Compilation. Nun wird's ein wenig elektronischer, beziehungsweise eher so elektroakustischer, denn weiter geht's mit der aktuellen Muerte-Pop-Release. Die kommt von Let's Drive to Alaska, dahinter steckt ein gewisser Chris Garcia aus L.A. und dessen Sound erinnert sehr stark an The Album Leaf. Und ja, der zeichnet ebenso wunderbare Bilder im Kopf, wie ich finde. Also hier jetzt Let's Drive to Alaska. Thank you. Culture mit Syntik im Shuji Mono Mix, erschien bereits im Jahr 2006 bei dem Netlabel Urban Sprawl Records, das es ja leider nicht mehr gibt. The Animal Economy heißt das Album und auf dem ist der eben gehörte Track drauf. Davor gehört Let's Drive to Alaska mit Strut, also A-S-T-R-U-D geschrieben, keine Ahnung, was es heißt. Chris Garcia aus L.A. ist der Kopf dieser Band, vielleicht kann der das irgendwann mal aufklären. Und von dem kann man sicherlich behaupten, dass er ein ziemlich großer Jimmy LaValle-Fan ist, denn seine Kompositionen sind denen von The Album Leaf wirklich sehr ähnlich. Insgesamt beide Songs eher dem ruhigen IDM-Electronica-Kosmos zuzuschreiben. Mit einer ähnlichen Stimmung endet die Sendung auch. Eine Stunde freie Musik aus dem Netz hier auf Byte FM. Frequency heißt die Sendung. Diesmal war das ja eine Stunde zu dem Thema Experiment Pop, Musik, die irgendwo zwischen experimentellen und zugänglichen Sound steht. Und gerade das ist, finde ich, so die wahre Kunst, Musik zu erschaffen, die zugänglich ist und trotzdem einen weiten musikalischen Blick zulässt, der irgendwie ja so ohne streng genormte Popstrukturen auskommt. Das waren einige Beispiele aus der Welt des NetAudios, die diesen Vergleich zulassen. Alle Songs und Infolinks findet ihr auf byte.fm. Und zum Abschluss gibt's ein Tribut an Robert Paulson. Musikalisch verpackt von Snoopy Over the Hills aus der Schweiz. Robert Paulson, ein Charakter aus dem Film Fight Club von David Fincher nach dem gleichnamigen Buch von Chuck Palahniuk. Sehr sehenswerter Film, auch tolles Buch. Robert Paulson, übrigens gespielt von Meatloaf, so viel dazu. So, jetzt ist aber Schluss hier. Mein Name ist Christian Grasse und das sind, wie auch schon eben gesagt, Snoopy Over the Hills mit A Tribute to Robert Paulson.